Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Unser Interview ist heute mit Andrea Szücs, einer Ungarin, die im Lande Oz gelandet ist und ein Munchkin spielt. Wo? Auf Tournee mit dem durch Judy Garland berühmt gemachten Musical. Und es war einmal, denn in dieser Saison ist natürlich dieses Musical nicht hier, aber Sie werden es auf der Leinwand erleben können, denn in Sarasota wird es wieder aufgeführt, und zwar auf der großen Leinwand sogar, und zwar mit Kindern, die vorher Masken malen können, bemalen können, dekorieren können, können sie in diesen Film gehen. Und das macht es möglich. Die filmsociety.org in Sarasota bringt ihnen diese Freude, dass sie mit ihren Kindern einmal dort hingehen. Und da gibt es Popcorn für den Preis von der Kinokarte und, wie gesagt, einiges, womit sie ihre Masken dekorieren können im Jahre 2020. Also, als die für ihre Stimme und ihr Fauchen bekannte und berühmte 1927 geborene Sängerin und Songschreiberin Eartha Kitt, die ist bekannt für Sassy Bon und Santa Baby, und der 1920 geborene Altstar Mickey Rooney auf Tournee mit dem Musical The Wizard of Oz, dem Zauberer von Oz, 1998 in Tampa auf der Bühne standen, war im Ensemble dieses Musicals auch eine sehr hübsche, blonde und nicht gerade kleine, nämlich sie war, glaube ich, über 1,70 groß, eine Ungarin, und das war eben Andrea Szücs mit dabei, und diese stellte natürlich die eine von den ganz kleinwüchsigen Munchkins dar, die im Ensemble dann das Land der Munchkins bevölkert. Zwischendurch ist sie auch mal eine Blume. Und mit Rooney war natürlich und Kit nicht gerade ein riesengroßer Zauberer von Oz da, aber wir wissen ja auch von der Geschichte her, wenn Sie sie kennen, dass der Zauberer von Oz eine sehr große Stimme hat, aber selber kein Riese war. Als Antonia ihrer Mutter freudig mitteilte, Entschuldigung, nicht Antonia, sondern Andrea natürlich, freudig mitteilte, dass sie auf dieser Tournee so einen kleinen Menschen, nämlich einen Munchkin, darstellen sollte, war das natürlich für die Mutter sehr merkwürdig. Wie groß sind denn die anderen Darsteller, fragte diese ihre Tochter. Anders als im Originalfilm, Andrea und ihre Munchkin-Kollegen, einer vom Originalfilm lebte übrigens bis zu seinem Tod in Tampa Bay, standen sie etwas tiefer oder beziehungsweise schauten durch Fenster hinaus auf die Bühne, sodass man natürlich nicht bei den Hauptdarstellern den Unterschied in der Größe merkte. Vor allem die nicht so riesig großen Hauptdarsteller dann in den Schatten stellte. Und mehr dazu wird uns natürlich diese talentierte junge Frau in unserer Sendung auf Deutsch verraten, denn sie machte ihre Ausbildung zum Musicaldarsteller in Wien. Vorher sprach sie in Ungarn kein Deutsch, sondern sie lernte Russisch, und das war natürlich etwas, was man in Ungarn eher lernte als als Deutsch zu der Zeit, so dass sie also als Musical-Ausbildung mit auch die Sprache dabei lernen musste. Und das in Wien, wo es mehrere Musical-Schulen zu der Zeit ihrer Ausbildung gab. Das Theater, an dem sie lernte oder zeigte ihr dann Tanz und Gesang, und ihre Karriere war auf Musical ausgerichtet, aber sie hat auch eine klassische Stimmausbildung und hat sogar an der Scala gesungen, wie sie uns erzählt hat. Und während dieser Tournee stand sie nun auf der Bühne der großen US-Städte und wird uns dann auch sagen, dass diese Tournee wirklich bis an die Westküste USAs gegangen ist. Und das war 1998, wie gesagt. Wir haben ihren Weg nicht weiterverfolgt und würden uns sehr freuen, wenn sie diese Sendung hört und uns wieder mit einer E-Mail dann ihren weiteren Weg erzählt. Das wäre doch sehr interessant. In diesem August 2020 will sich die Sarasota Film Society am Burns Court Cinema in Sarasota und Lakewood Ranch wieder einmal diesen beliebten Film Victor Flemings The Wizard of Oz mit Judy Garland, der 1939 gedreht wurde, nach L. Frank Baums 1900 The Wizard oder The Wonderful Wizard of Oz damals ins Programm nehmen und einen extra Nachmittag besonders für die Kleinen, also für Eltern mit ihren Kindern geben. Am 14. August 2020, 18 bis 19 Uhr, also 6 bis 7 PM, wie man in Amerika sagt, lädt das Theater eigens zum Maskendekorieren ein. Ein Wettbewerb, bei dem man Steine auf der Yellow Brick Road gewinnen kann, also seinen Namen eingraviert in diese schönen Steine. Und ich nehme an, dass die Yellow Brick Road irgendwo um das Kino herum entstehen wird. Mit den Motiven des Wizard of Oz, mit Glitter und Schrift, du bist nicht mehr in Kansas, Dorothy, oder sonstigen schönen Souvenirs dieses berühmten Films, also diesen Aussagen, komme ich denn jetzt nach Oz, wo ist denn der Zauberer, mit Judy Garland natürlich. Für den Preis von 12,50 bekommt man bei der Lakewood Ranch Filmkarten die Silver Combo, bestehend aus Popcorn und einem Getränk, also einem Soda, und die dekorierte Maske dort dekorieren oder von zu Hause einiges zum Dekorieren an Material mitbringen. Das Material, was man da bekommt, ist etwas begrenzt, also können Sie immer noch irgendwelchen Glitter oder sonst was noch mit dazu mitbringen. Und das wird sicher ein spaßiger Nachmittag mit Eltern und Kindern. Man denke auch an die Vogelscheuche, den Zinnmann und den Löwen von den Motiven her, die alle etwas in ihrem Leben vermisst haben. Dank des Zauberers von Oz sehen sie alle ein, dass das, was ihnen zu fehlen scheint, schon längst in ihren Taten zutage getreten war. Mut und Heldentum hatten sie längst bewiesen, Liebe und Freude, also ein Herz, mit dem kleinen Mädchen geteilt und die glitzernden roten Schuhe, die hatte Dorothy zuletzt an, um zurück nach Kansas zu gelangen, zusammen mit Toto, ihrem Hund. Wenn Sie sich anmelden wollen oder Karten bereits im Internet bestellen möchten, dann gehen Sie einfach zu www.filmsociety.org oder geben es in die Suchmaschine ein, die Suchmaschine Ihrer Wahl. Eartha Kitt, die für ihre schicken Stöckelschuhe und ihre schönen Beine immer bekannt war, zu der Zeit, da wir sie hier auf der Bühne erleben konnten, war sie schon 71 Jahre alt, hatte man als besondere Gabe ein paar Birkenstock-Sandalen präsentiert, wozu sie erstaunt und etwas, naja, also sie liebte eben hochhackige Schuhe, sagte, that's different. Und nun ist dies im Sommer 2020 der meistverkaufte Schuh überhaupt, wie man im Internet lesen kann. Wenn das nur Eartha noch wüsste. Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie irgendwo am anderen Ende des Regenbogens Ihren Traum zu Ende träumen können und hören Sie jetzt unser Gespräch mit der charmanten Munchkin Andrea Szücs aus Ungarn, die in Tampa Bay eben auf der Bühne stand und die uns ein Gespräch für die deutsche Funksendung für den Kulturspiegel erlaubte. Ich darf Ihnen dabei viel Spaß wünschen. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Willkommen zum Kulturspiegel und dieses Lied kennen Sie sicher alle. Somewhere over the rainbow, irgendwo da auf der anderen Seite des Regenbogens. Da ist es wunderschön, singt Dorothy.